Vielleicht werden sie dir erzählen von mir, vielleicht, wenn eine zufällige Sprache drauf kommt. Großmama war sehr krank, werden sie dir erzählen, im Kopf war sie krank, na und dann haben sie jene Leute verführt. Hey, du Enkelin, glaub ihnen nicht, du hast ja vielleicht schon selber gespürt. Sie lügen sich immer alles zurecht, damit sie weiter so leben können. Jedenfalls, was sie so leben. Vielleicht ist dir alles nur peinlich, na dann vergiss das Ganze, schluck's runter, bleib still. Vielleicht lachst du auch bloß und denkst dir, naja, die verrückte Alte war ganz schön schrill. Wer in die Geldtempel Brandsätze schmeißt, mit Flammenwerfern eine Samenbank sprengt, in Rechencentern die Rechner verschweißt, die Sommerhäuser der Clarks erflammt, ist ganz einfach nicht mehr normal. Aber vielleicht verstehst du das Signal. Vielleicht wohnt er ja noch in dem alten Haus, in dem er so scharf nach Zufriedenheit riecht. Dann steig auf den Speicher, wo unter der siebten Bretterbohle die Schachtel liegt. Die Schachtel gewickelt in Ölpapier, da findest du unter dem Magazin eine Kalaschnikow Briefe von mir. Gerichtet an dich, meine Enkelin, deren Namen ich leider nicht kenn, weshalb ich dich einfach nur Enkelin nenne. Vielleicht gleichst du mir etwas, geh dir wie mir, vielleicht vor Zufriedenheit dieser Gestank lässt dich nicht schlafen, das Lachen und Töten und Schmatzen und Tanzen machen dich krank. Vielleicht das Lächeln allmächtiger Macht hat noch deine Wut nicht in Wehmut zersetzt. Vielleicht träumst du auch noch von der letzten Schlacht, dann lernst du aus diesen Briefen vielleicht, wie man sich wehrt und Fanale entfacht und welche schrecklichen Fehler man macht. Und vielleicht bist du enttäuscht oder vielleicht, aber das glaube ich eigentlich nicht, lebt ihr längst in einer anderen Zeit, in der es nicht so scharf nach Zufriedenheit riecht. In der man ein Leben lebt, das man nicht anderswo ausgesaugt hat. Und vielleicht seht ihr auch alles im anderen Licht. Ein Licht, das auch in die Knastzellen scheint, damit man sich da nicht zu Tode denkt und sich zermartert ans Gitterkreuz hängt. Vielleicht, wenn sie dir erzählen von mir, vielleicht, wenn euch zufällig Sprache drauf kommt, Großmama war sehr krank, werden sie dir erzählen, im Kopf war sie krank, na und dann haben sie jene Leute verführt. Hey, du Enkelin, glaub ihnen nicht, du hast ja vielleicht schon selber gespürt. Sie lügen sich immer alles zurecht, damit sie weiter so leben können. Jedenfalls, was sie so leben.